ein Märchen wunderbar und schön. Jauchzen zu Tode betrübt sein und von lauter Sehnsucht Tag und Nacht vergehen. Dann erst beginnt du zu leben, wenn mit Zaubermacht dieses Gefühl erwacht, dass die Liebe geht. Schöner Moment, wenn man erkennt, ich bin von Herzen verliebt. Was halten Sie denn von dem Thema Liebe? Wie denken Sie zum Beispiel über Glück? Ich darf von beiden nicht mal etwas hören, denn das ist Sünde jeden Augenblick. Ich habe doch schon Herz und Hand vergeben, dann sag ich Ihnen, dass das mich nicht stört. Es ist zu spät mehr für das ganze Leben. Schon meine Hand einem anderen gehört.